Felix hob die Pistole auf und zielte damit auf den dicken Bauch des Professors. Er untersuchte alles, von der Zahnpastatube bis zum Futter des Koffers, den er aufschlitzte. Er fand nichts. Ziehen Sie sich aus. Machen Sie den Mund auf. Ja. Nehmen Sie die Brücken raus. Nichts da, Felix. Zu spät. Trinke einen Whisky. Es ist zu spät. Entspann dich. Bernstein wies auf das Tischchen voller Flaschen, Eis und Gläser. Der Ring mit dem wasserhellen Stein steckte nicht mehr am Finger des Professors. Der Ring? Sie haben den Ring? Das Fenster! Er rannte aus Bernsteins Zimmer, die Pistole in der Hand. Es ist zu spät. Sei vorsichtig.